10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Hallo bei Radio A, heute am 9.02.2020, 18 bis 20 Uhr, 400,8 MHz, 104,8 MHz. Querfunk. Oder unter querfunk.de. Yes. Heute haben wir wieder, wie immer, spannende Themen. Unter anderem regional geht es mal wieder um die Harksfelder Südumfahrung. Überregional beschäftigen wir uns mit dem Verbot von links unten in die Media. Nehmen euch mit auf die Demo, die in Leipzig stattgefunden hat, am sogenannten Tag I. In Scheiß des Monats geht es um ein komisches, um eine komische Sperrung. Und bei Ist uns wichtig geht es wie immer um gute Sachen und wichtige Termine. Viel Spaß bei Radio A auf 104,8 MHz, querfunk.de. Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Hallo aus der Wagenburg in Karlsruhe. Mit dem heutigen Beitrag möchte ich mich mit den aktuellen Entwicklungen rund um die Planung der sogenannten Harksfelder Südumfahrung auseinandersetzen und vor allem auf die inzwischen deutlich sichtbaren Proteste gegen den Straßenbau eingehen. Seit dem letzten Beitrag des Radio A vom 11.08.2019, in dem es vor allem um eine Bürgerversammlung in Harksfeld vom 25.07.2019 ging, ist einiges passiert. Zunächst möchte ich noch mal kurz auf den aktuellen Stand der Planungen eingehen. In den aktuellen Überlegungen stehen zwei Varianten des Straßenbaus zwischen der Autobahnausfahrt Karlsruhe Nord und der Heide-Neustraße mit Anschluss an den Technologiepark zur Verfügung. Zum einen eine Brückenbauweise, zum anderen eine sogenannte Troglösung. Die beiden vorgestellten Varianten unterscheiden sich lediglich in der Frage, wie die Bahnlinie überquert werden kann. Die Varianten wurden von Herrn Müller vom Planungsunternehmen Mailänder Consult auf einer Bürgerversammlung in Rindheim vorgestellt. Wir hören uns diesen Beitrag an. Wir haben zwei Varianten weitergeführt. Die Trassenlage ist trassierungstechnisch mit einem leichten Bau versehen, damit die Abwicklung in den Knotenpunkten optimal verlaufen kann. Es gab auch Varianten, die entsprechend geradlinig geplant wurden oder auch den leichten Bau Richtung Harksfeld hatten. Von der technischen Betrachtung her und von den weiteren Untersuchungen hat man sich dann für die Variante mit dem Bau Richtung Rindheim erstmal entschieden. Ich sage das ganz bewusst an der Stelle, weil Sie natürlich als Rindheimer an der Stelle auch entsprechende Betroffenheiten haben. Gehen aber auch da nach und nach auf die einzelnen Punkte ein. Zum einen haben wir ein Unterführungsbauwerk geplant, das heißt also, wir gehen unter der Bahnlinie hindurch, das heißt, die Fahrbahn wird abgesenkt. Wir haben die Querungsmöglichkeiten Alte Bach und Rindheimer Hauptstraße für den querenden Fußgänger und Radfahrer mittels einem Brückenbauwerk oder einer Unterführung gewährleistet, sodass weiterhin auch die Beziehungen für Spaziergänge, für Fahrradfahrer gegeben sind. Was neu dazugekommen ist, wir haben auch die Möglichkeit eben von Richtung Heide-Neustraße zur Elfmorgenbruchstraße und umgekehrt die neue Trasse, neue Anbindung auch für Fußgänger und Radfahrer zu ermöglichen. Also ein Mehrwert, dass man diese Querungsmöglichkeiten in dem Bereich hat. Die Baulänge unter der Deutschen Bahn hindurch sind ca. 280 Meter für ein Unterführungsbauwerk, weil wenn wir unter der Trasse durchgehen, wir entsprechend nur die lichten Höhen für die Pkw-Anforderungen berücksichtigen müssen und auch für den Radfahrer und Fußgänger entsprechend andere Höhenabwicklungen gelten. Das heißt, die Längsführung, also zwischen Heide- und Neustraße und Elfmorgenbruchstraße, ist für den Radfahrer und für den Fußgänger angenehmer von der Höhenlage her zu überwinden. Wir haben allerdings dann die Schwierigkeiten eher in querender Richtung, weil wir natürlich über die neue Anbindung drüber müssen oder entsprechend auch unten durch müssen. Dadurch, dass man sich aber in einer Unterführung befindet, fehlt natürlich so ein bisschen der soziale Überblick und der Kontakt, dass man entsprechend halt in einer dunklen Röhre die Querung überwindet. Was wir gleichzeitig haben, sehen wir nachher auch in den entsprechenden Visualisierungen, ist, dass die Unterführung natürlich verträglicher mit dem Landschaftsbild ist, weil natürlich die Grünflächen entsprechend im Vordergrund stehen. Und wir haben entsprechend durch die Eingriffe in das Erdreich, die Eingriffe ins Grundwasser. Eine Trennwirkung erfahren wir durch die Zerschneidung für wandernde, flugunfähige Tiere, die entsprechend keine Querungsmöglichkeiten im unmittelbaren Bereich davor finden. Baukostenvolumen ist aktuell in der Vorplanung bei 70 Millionen Euro und da sind entsprechend die Verwaltungsplanungskosten und Ersatzmaßnahmen schon mal mit eingeplant und eingerechnet. Für das Brückenbauwerk haben wir ähnliche Randbedingungen. Wir haben da auch die gleichen Anforderungen, was zum Beispiel die Fußgänger angeht, was die Radfahrer angeht, was eben auch die Abwicklung angeht. Und wir haben jetzt aber den Punkt zu beachten, dass wir die Bahnlinie zu berücksichtigen haben. Das heißt, wir haben dort die Bahn in Dammlage. Das heißt, wir haben über Gelände schon circa 2,5 bis 3 Meter, die zu berücksichtigen sind, die natürlich auch auf die Bauhöhe dann vom Bauwerk einfließen, weil ich natürlich auch das Lichtraumprofil der Deutschen Bahn mit der Fahrleitung einhalten muss. Und somit sehen Sie schon, die Anforderungen sind ein bisschen größer, dass ich natürlich mit dem Bauwerk höher hinausgehe. Für die Trassierung der Fahrzeuge allerdings die gleichen Richtlinien annehmen muss. Das heißt, die Längsrichtung, das heißt das Gefälle oder die Steigung darf nur einen bestimmten Prozentsatz einnehmen. Und dadurch, um diese Höhe zu überwinden, brauche ich deutlich mehr Streckenlänge, um das Ganze wieder zu kompensieren. Dadurch wird das Brückenbauwerk ca. eine Länge von 430 Metern haben. Der Vorteil ist, dass die Brücke aufgeständert ist. Das heißt, unter der Brücke habe ich zu jeder Möglichkeit die Querung. Ja, ich muss nicht über die Fahrbahn laufen, sondern ich kann die Windheimer Hauptstraße und am Alten Bach unter dem Brückenbauwerk durchgehen und habe somit eine ebenerdige Querungsmöglichkeit. Die gleichen Punkte verglichen heißt aber auch, dass der Radfahrer und der Fußgänger natürlich nicht wie bei der Unterführung relativ schlanke Höhen zu überwinden hat, sondern entsprechend etwas mehr, wobei natürlich die gesetzlichen Anforderungen und die Planungsparameter so gewählt wurden, dass es natürlich auch bequem machbar ist. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Höhe überwinden muss oder eben durch die Unterführung mit etwas geringerer Höhendifferenz gehen werde. Wir haben durch die offenen Sichtbeziehungen am Tageslicht oder eben auch beleuchtet in der Nacht die Möglichkeiten der sozialen Kontrolle. Und das Brückenbauwerk hat aber natürlich im ersten Moment eine ganz andere optische Eingriffssituation in die jetzige Grünstruktur, wie sie bisher zu sehen ist. Mich im Leben Profis, will weg, weil dieses Leben doof ist. Mach Urlaub in den Misanthropen. Ich höre euch nicht, ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt euch Allee, wo ich auf der Veranda meine Eier schaukle. Da hab ich immer recht guten Blick auf den See. Fickt euch alle. Side of Life, hier wächst mein Gras über euch. Soll eure Welt noch untergehen, solange ich nicht runtersteh? Ich mal den Teufel nicht an die Wand, ich lass ihn für mich kochen, Mann. Ihr denkt, wo soll das alles enden? Beschwerden an meinen Assistenten, damit er sie für mich verbrennt, denn ich kann grad nicht, ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt euch Allee, wo ich auf der Veranda meine Eier schaukel. Da hab ich immer recht grünen Blick auf den See. Was man berücksichtigen muss an der Stelle, und das schlägt sich dann eher in die Unterhaltungs- und Betriebskosten aus, wenn man reines Brückenbauwerk und das Unterführungsbauwerk betrachtet, ist einfach, dass man für ein Unterführungsbauwerk entsprechende Pumpwerke vorhalten muss, falls es Starkregen gibt oder sonstige Regenereignisse stattfinden, dass das Wasser entsprechend rausgepumpt und rausgefördert wird, was bei einem Brückenbauwerk nicht der Fall ist, weil das Wasser entsprechend über das Längsgefälle zur Versickerung gebracht werden kann. Baukosten, weil wir die Eingriffe in die Tiefe nicht haben, mit dem anstehenden Grundwasser eine entsprechende Technik verwendet werden müsste, wären ca. 55 Millionen Euro im Verhältnis die gleichen Ansätze entsprechend auch beim Unterführungsbauwerk berücksichtigt, damit man eine entsprechende Vergleichbarkeit auch hat. Die Verkehrsprognosen zeigen meiner Meinung nach, dass das eigentliche Ziel des Straßenbaus verfehlt wird. Seit dem Bau des Autobahnanschlusses Nord geht es darum, dass der Durchgangsverkehr in Hagsfeld entlastet werden soll. Immer wieder wird dabei allgemein von einer Entlastung Hagsfelds gesprochen. Die aufgezeigte Verkehrsprognose zeigt jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Zwar würde durch den Bau der Umfahrung der Ortskern Hagsfelds um etwa 20% des Verkehrs entlastet, die Belastung an den Anschlussstellen direkt an der Autobahn sowie an der Heid- und Neustraße der L560 betreffen jedoch auch die Hagsfelder Bevölkerung. Die Entlastung des Ostrings zeigt keine große Auswirkung, da dieser gut ausgebaut ist. Zudem steht sie in keinem Verhältnis zur Belastung durch die neue Straße. Probleme sehe ich hingegen auf der Heid- und Neustraße, da sich dort schon heute in Spitzenzeiten der Verkehr staut. Die nördliche Heid- und Neustraße wird durch die neue Straße zusätzlich belastet. Dass die Eingriffe in die Natur und die Mehrbelastung durch den zusätzlichen Verkehr für Proteste und Kritik sorgen, wurde schon bei der Bürgerversammlung in Hagsfeld am 25.07.2019 deutlich. Inzwischen wird der Protest in verschiedenen Formen sichtbar. Auf diese Form des Protests möchte ich nun mein Augenmerk lenken. Im Oktober 2019 hat die Gemeinderatsfraktion der Grünen einen Antrag gestellt, der am 19. November 2019 in den Gemeinderat eingebracht wurde und den sofortigen Stopp der weiteren Planungen fordert. Stattdessen fordert der Antrag einen Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie ein weitreichendes Verkehrskonzept für Hagsfeld ein. Dabei werden Maßnahmen wie der Ausbau des Carsharing-Angebotes, Ausbau von Radverkehrswegen und Bikesharing genannt. Zusätzlich fordert die Fraktion bauliche Eingriffe, um den Durchgangsverkehr in Hagsfeld einzuschränken. Der Antrag wurde vom Gemeinderat ohne Abstimmung in die zuständigen Ausschüsse verwiesen. Am Zaun des Freien Kindergarten Karlsruhe, der sich seit 1972 in der Neuheit- und Neustraße befindet, hängt ein Transparent mit der Aufschrift »Nein zur Umfahrung«. Es ist nicht die erste Protestaktion des Kindergartens, dessen weiteres Bestehen durch den Straßenbau akut gefährdet ist. Im Sommer letzten Jahres hat die Elterninitiative mit einer Demonstration und einer Petition auf ihre Bedrohung aufmerksam gemacht. Einen kleinen Teilerfolg hat sie dadurch erreicht. Es gibt keine Diskussion über den Straßenbau mehr, ohne dass der Kindergarten eine Rolle spielt. Sollte die Straße über die Rindheimer Wiesen gebaut werden, ist der Verbleib dennoch ungewiss. Ich habe deshalb die Vorständin des Freien Kindergarten Karlsruhe, Eva Maria Merkel, gesprochen und sie um eine Einschätzung des Kindergartens gebeten. Aktueller Stand ist, dass der Freie Kindergarten Karlsruhe an seinem bisherigen Standort erhalten bleiben kann. Die neu zu bauende Straße wird demnach direkt neben dem Kindergartengelände verlaufen, eine Kreuzung quasi direkt vor die Tür gesetzt. Kannst du uns sagen, wie die Sichtweise des Kindergartens zu diesem Umstand ist? Ja, nach aktueller Planungslage sei der Kindergarten sicher. Das meinte Herr Mentrup bei den beiden Infoveranstaltungen letztes Jahr in Hagsfeld und dieses Jahr in Rindheim. Das hat er da öffentlich bekundet und das hat uns auch als Kindergarten sehr gefreut und auch erleichtert. Aber ich persönlich sehe den Kindergarten nach wie vor für gefährdet, denn die Aussage basiert auf einem mittleren Planungsstand und die Pläne sind ja noch nicht fertig oder noch nicht beschlossen. Und das ist für mich noch ein Restrisiko. Zudem hat unter anderem auch Oberbürgermeister Mentrup in Frage gestellt, ob der Kindergarten wirklich vor Ort bestehen bleiben kann. Die Anbindung zum Technologiepark, die muss aus planungstechnischen Gründen so weit wie möglich im Süden liegen, also so dicht wie möglich an unserem Kindergarten vorbeiführen. Und da sprechen wir nicht von 30 oder 40 Meter Abstand zu unserem Zaun, sondern von circa 10 Metern, was ich schon ziemlich bedenklich finde, wenn man bedenkt, auf der einen Seite die Autostraße, 10 Meter weiter spielende Kinder. Und dann ist eigentlich auch klar, dass die Lärm- und Abgasbelastung dann dort für die Kinder vermutlich enorm sein wird. Am Kindergarten hängt seit einigen Tagen ein Transparent mit der Aufschrift Nein zur Umfahrung. Was plant der Kindergarten, um sein weiteres Bestehen zu sichern und wie kann man euch dabei unterstützen? Wir möchten mit diesem Transparent ganz klar Position beziehen und sagen, nein, wir wollen diese Straße nicht. Und wir möchten auch auf die Petition aufmerksam machen unter www.change.org/Hagsfeld. Bitte tragt euch ein, gebt eure Stimme ab und schreibt Kommentare in die Felder. Das hilft uns. Okay, so viel zur Situation des Freien Kindergarten Karlsruhe. Der Protest gegen den Straßenbau über die Rindheimer Wiesen wird inzwischen auch durch Anwohnerinnen und ihre Initiative unter dem Motto »Kein Autobahnzubringer über die Rindheimer Wiesen« in der Öffentlichkeit getragen. Neben dem Kindergarten sind inzwischen sowohl auf der betroffenen Wiese wie auch an der Wagenburg Protesttransparente zu finden. Die Initiative hat eine Petition gestartet, die schon von deutlich über 1000 Menschen unterschrieben wurde. Die Petition könnt ihr unter change.org/Hagsfeld finden. Am 18. Februar wird der Gemeinderat Karlsruhe über das weitere Planungsvorgehen entscheiden oder diese begraben. Neben der Fraktion der Grünen wird es weitere Vertreterinnen geben, die sich gegen den Bau der Straße aussprechen. Einige sind noch unentschlossen. Deshalb hat die Initiative Kein Autobahnzubringer über die Rindheimer Wiesen einen offenen Brief an die Gemeinderatsfraktion geschrieben. Diesen offenen Brief hören wir jetzt von einem der Initiatoren, Stefan Rhein, der auch die vorhin genannte Petition mit ins Leben gerufen hat. Liebe Gemeinderatsmitglieder, wir Hagsfelder und Rindheimer Bürgerinnen haben vor wenigen Tagen eine Online-Petition gegen den neuen Autobahnzubringer, die Südumfahrung Hagsfeld, gestartet. Sie finden diese unter www.change.org/Hagsfeld. Es haben sich in den ersten 5 Tagen bereits mehr als 500 Menschen unserer Petition angeschlossen und es werden täglich mehr. Das zeigt, wie sehr die Menschen das Projekt ablehnen. Es droht eine Gemeinderatsmehrheit für ein Projekt, das 70 Millionen Euro kostet und den postulierten Grundsätzen der Stadtpolitik diametral entgegensteht. Genauso wie den meisten Parteiprogrammen, nämlich Umweltschutz und Artenschutz, Klimaschutz, Flächenverbrauch, Lärmschutz, Emissionsschutz und Schutz der Grünflächen. Wir kennen die Probleme der Anwohner im Hagsfelder Ortskern und bitten die Stadtpolitik, weitere Schritte zur Entschärfung der Situation durchzuführen. Doch die prognostizierten 25-30% Entlastung stehen in keinem Verhältnis zu den Belastungen für Natur, für Umwelt und die vielen Menschen, die durch die Straße eine Mehrbelastung durch den Straßenverkehr erleben. In welcher Variante auch immer. Ähnliches gilt für den Technologiepark. Suchen Sie auch hier gezielt nach konkreten Lösungen für konkrete Probleme und investieren Sie in die Straßenbahn und in die Attraktivität des Straßenverkehrs. Wir bitten Sie, nehmen Sie die Argumente der Unterzeichnerinnen ernst. Zerstören Sie nicht das Naherholungsgebiet der Rindheimer und Haagsfelder Bürgerinnen und Bürger. Überdenken Sie Ihre Position zu diesem Bauprojekt und arbeiten Sie weiterhin an Verbesserungen der Verkehrsprobleme in Haagsfeld. Viele Grüße im Namen der bisher 512 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Vom Stand Sonntagabend 19 Uhr. Stefan Rhein, Haagsfeld, Sabine Backhaus, Haagsfeld, Andrea Wiebelitz, Haagsfeld, Eike Schröder, Rindheim und Johannes Wetzel aus Rindheim. So, ich hoffe, ich konnte euch die aktuellen Entwicklungen näher bringen und aufzeigen, wie wichtig es ist, allgemein stadtpolitische Entwicklungen zu verfolgen, sich einzumischen und mitzugestalten. Unterstützt die Proteste der Betroffenen, informiert euch über die weiteren Entwicklungen und Aktionen, mischt euch ein, unterschreibt die Petition unter change.org/Haagsfeld. Viele Grüße aus der Wagenburg in Karlsruhe. Sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Und wie hoch schätzen Sie das Gewaltpotenzial ein, was von den Demonstranten ausgeht? Also wir haben keine Erkenntnisse, dass es ein Gewaltpotenzial gibt. Natürlich sind uns Mobilmachungen bekannt. Wir rechnen auch mit mehr Veranstaltungsteilnehmern, aber wir gehen grundsätzlich von einem friedlichen Veranstaltungsverlauf aus. Ja, wie ihr dem kurzen Intro entnehmen könnt, geht es jetzt um die Demonstration links unten in die Media, welche am 25. Januar 2020 in Leipzig stattfand. Allerdings geht es nicht nur um die Demonstration, sondern es geht auch nochmal grundsätzlich darum, wie wurde links unten in die Media verboten, mit wie meine ich auf welchen Rechtsgrundlagen, warum, wer hat welchen Nutzen, und das wollen wir euch kurz mal vorstellen. Und dann wollen wir parallel dazu euch quasi durch den Tag I, also den Aktionstag, der am 25. Januar in Leipzig stattgefunden hat, führen. Wie ihr wahrscheinlich schon den Medien entnommen habt, kam es auch zu, ja, am Rande der Demonstration oder während eines Zeitraums von etwa 20 Minuten auch zu Ausschreitungen. Das hat hauptsächlich den Weg in die Presse gefunden, das ist nicht verwunderlich. Aber wir wollen jetzt erstmal beginnen mit den Hintergründen und dazu besprechen wir jetzt hier zusammen den Artikel aus der Tagesschau. Also wir werden den nicht vorlesen, aber wir wollen ihn als Grundlage nehmen, um ein bisschen darzustellen, warum und wie Indymedia verboten wurde. Und zwar nicht Indymedia Deutschland, sondern links unten Indymedia. Bevor wir einsteigen, nochmal eine kurze Darstellung, was ist überhaupt Indymedia? Die sogenannten Independent Media Centers sind ein weltweites Netzwerk aus unabhängigen und freien Portalen, die sowohl als Print als auch im Internet, aber vor allem im Internet, sich organisieren und als unabhängige freie Medienzentren fungieren wollen. Diese wurden zum Beispiel, haben eine große Reichweite erlangt beim G8-Gipfel in Genua 2001. Bin mir nicht ganz sicher über das Jahr. Ja, also ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das jetzt 1999 war oder 2001, aber um den Zeitraum, also in den Zeitraum der großen sogenannten Anti-Globalisierungsprotesten. Genau, der großen Anti-Globalisierungsproteste, da war der G8-Gipfel in Genua und dort gab es einen Angriff von Polizeikräften auf ein Independent Media Center, auf eine Schule. Zu der Zeit war das noch lange nicht so digital, wie Indymedia sich heute aufstellt. Zu dieser Zeit ging es wirklich noch um freien, unabhängigen Journalismus, wie gesagt, sowohl in Printform als auch eben im Internet bereits. Später dann gab es eine Trennung zwischen Deutschland Indymedia, also de.indymedia.org, und eben links unten Indymedia. Links unten bezeichnet einen geografischen Raum und natürlich von unten und links, also es ist ein kleines Wortspiel, meint aber ein Independent Media Center für den süddeutschen bzw. deutschsprachigen Raum. Wenn man die Deutschlandkarte anguckt, dann eben links unten, aber auch durchaus für Menschen aus Frankreich und der Schweiz. Zugänglich und nutzbar, hauptsächlich auf Deutsch, teilweise eben auch auf Englisch und Französisch, die Artikel. Wie kann gepostet werden auf Indymedia? Das Prinzip heißt moderiertes Open Posting, das heißt, jeder Mensch kann Artikel auf Indymedia einstellen und die sogenannten Moderationskriterien sind für alle Menschen frei einsehbar. Das heißt, man kann sich die ganz transparent nachlesen. Man kann, wenn man möchte und sich da zeitlich einen gewissen Aufwand gibt, auch Teil der Indymedia-Struktur werden. Also das ist nicht geschlossen. Und man kann offene Indymedia-Plenars besuchen, es gibt Treffen von Indymedia, man kann sich als Moderatorin oder Moderator an dem Freischalten von Artikeln beteiligen. Grundsätzlich ist der Open-Posting-Grundsatz bis heute bei Indymedia zumindest in den meisten Independent-Media-Centers, die aber gleichzeitig wieder unabhängig und selbstverwaltet sind, das heißt, es kann unterschiedlich gehandhabt werden. Grundsätzlich erscheint jeder Artikel nach ungefähr 2 Minuten und wird dann durch Moderatorinnen und Moderatoren überprüft und gegebenenfalls gesperrt oder kommentiert. Genau, also so finden auch kritische Stimmen auf jeden Fall erstmal den Zugang zu den Indie-Media-Plattformen. Und es gibt ja nach Möglichkeit eben keine Zensur oder eine Auswahl von Artikeln, wobei die Moderationskriterien vorgeben, dass keine menschenverachtenden, rassistischen oder anderweitig diskriminierenden Inhalte auf der Plattform geteilt werden sollen, können und dürfen. Also die werden aussortiert oder auch gesperrt und mit einem Kommentar versehen. Aber auch da gibt es dann ein Archiv für gesperrte Artikel, wo bestimmte Kommentare einsehbar sind. So war links unten in die Media aufgebaut. Also man kann von selbstverwaltet sprechen, man kann von selbstorganisiert sprechen, man kann von sich finanziell selbst tragend sprechen, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt für die Unabhängigkeit einer solchen Plattform ist, dass sie nicht finanziell abhängig ist von irgendwelchen, ja, in anderen Ländern würde man, in anderen europäischen Ländern oder, ja, weiß ich nicht, würde man vielleicht sagen, abhängig von irgendwelchen Oligarchen, hier würde man sagen, von Rundfunkgebühren oder von privater Finanzierung, von Werbefinanzierung und so weiter, sondern sich wirklich durch Spenden selber trägt und selber organisiert. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil der Unabhängigkeit. Und da wären wir ja auch gerade bei einem wichtigen Punkt, der halt selten angeführt wird, aber das hat auch seine Gründe, wieso das natürlich so ein Medium immer auch ein Problem für die herrschende Systematik ist, da unabhängig, unkommerziell, Open Posting, antidiskriminierend. Genau, also es gibt ja eine gewisse Idee von wie werden Presseartikel groß, was wird skandalisiert, was bleibt eher klein und so. Also es gibt natürlich keine steuernde Macht, die das jetzt wirklich beeinflussen kann, aber schon alleine durch die ökonomischen Sachzwänge, für die, denen einfach Medienhäuser unterliegen, die nach kapitalistischen Bedingungen funktionieren, wird eben groß, was sich auch lohnt, also was ankommt, was verkaufbar ist. Artikel müssen verkauft werden, gerade in Zeiten des Internets, wo die Einnahmen im Printbereich ganz stark zurückgegangen sind, muss man auf Skandalträchtiges setzen und auf Massentaugliches. Und da ist vielleicht der Bericht über ja die Mapuche-Indigenen, ja, die von Nestle verdrängt und verfolgt und getötet werden, nicht so interessant wie, was weiß ich, es gab eben Randale in Konnewitz und man hat schöne Bilder von irgendwelcher Pyrotechnik und so weiter. Genau, das ist der Punkt. Aber halt auch, wie gesagt, es ist der Punkt, halt auch, worauf ich hinaus will, es ist halt unabhängig, nicht kontrollierbar in dem Sinne und halt auch funktioniert nicht nach Marktgesetzen. Weswegen halt auch, da werden wir ja auch drauf kommen, das Verbot im Endeffekt eine Konstruktion eines Vereins ist. Genau, also dass Indie Media links unten ein Verein war und dass man übers Vereinsgesetz irgendwie verbieten kann, dass das, es ist eigentlich rechtlich nicht haltbar. Also der Messier hat einen Verein sich her, wie soll man sagen, sie haben eben keine Erklärungsmuster dafür, dass Menschen sich einfach selbst organisiert aufstellen, genau, darauf ohne eine Rechtsform zu wählen. Also das ist eben im deutschen Gesellschaftsrecht oder auch im Vereinsrecht oder in den Rechtsformen, die es gibt, damit sich Menschen sollen ja in irgendeiner Form greifbar und überwachbar sein, entweder als natürliche oder juristische Person. Und sobald sich eine Gruppe von Menschen zusammenschließt und was auf die Beine stellt, was am besten noch Output produziert, das ist sowas wie die Plattform links unten in die Media, dann sind deutsche Sicherheitsbehörden damit einfach schwerstens überfordert. Also sie suchen ja auch immer noch in der autonomen Szene, das ist sehr lustig manchmal, immer mal wieder gibt's Artikel, in Heiligendamm bei G8 war das sehr lustig, da haben sie dann versucht, Handzeichen rauszufinden, der autonomen Bewegung, also wie funktioniert die Führerstruktur der Autonomen. Also sie können einfach nichts damit anfangen, dass es Menschen gibt, die sich frei organisieren und die eben keinem Führerkult unterliegen oder die niemand an die Spitze setzen, der das Ganze dann anführt. Ja, das ist einfach, da sind sie einfach völlig überfordert damit. Ja, also ein radikal geführtes Konsensplenum überfordert deutsche Sicherheitsbehörden vollständig. Das für sie überhaupt keinen Sinn macht. Okay, wir verlabern uns aber ein bisschen. Grundsätzlich, wie stehen wir zu Indie Media? Ich meine, wir machen hier Radio A. Wir standen immer auf der Seite der Indie Media Aktivistinnen und Aktivisten. Da ist die vollste Solidarität ganz klar angesiedelt. Und der Slogan heißt und hieß für uns immer: Don't hate the media. The media, be the media. Media. Also, wir müssen unsere eigenen Inhalte produzieren, wir müssen die in die Breite tragen, wir müssen schauen, dass wir eine Gegenöffentlichkeit aufbauen. Das heißt, wenn die herrschende Klasse zu bestimmten Inhalten Stellung nimmt und wir finden es nicht richtig, dann müssen wir eben auch Stellung beziehen. Und dazu müssen wir uns selber organisieren, dazu müssen wir uns frei und autonom organisieren und versuchen, nicht überwachbar zu bleiben. Genau, und da würde ich einhaken, genau dafür sollte halt auch der Querfunk da sein, deswegen sind wir hier und dafür war in die Media links unten oder in die Media.de oder die ganzen Indie-Media-Sender weltweit da, dass das gegeben ist, dass Leute relativ stressfrei einfach von unten heraus Informationen posten können. Das haben die sogenannten Antiglobalisierungsproteste gezeigt. Es gab sehr schöne Videos von irgendwelchen angeblichen Riots, wo man gesehen hat, Vergleich, das kam auf BBC und genau die gleiche Kameraeinstellung wurde von Indymedia, von einem Indymedia Center gepostet. Das gleiche bei BBC waren es irgendwelche Ausschreitungen und irgendwelche Randalierer-Chaoten, die Polizei angreift. Hat man das ganze Video gesehen, hat man gesehen, es ist so, wie es dargestellt wurde, nicht haltbar. Dafür sind wir da, dafür sind Medien von unten da, um einfach nicht der staatlichen oder finanziellen Kontrolle zu unterliegen. Genau. Und es ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, also was de Maizière auch oder was in die Media vorgeworfen wurde, es würde sich um eine anonyme Posting-Plattform handeln. Ja, es handelt sich um eine anonyme Posting-Plattform und das ist gerade in Zeiten des Rechtsrucks und der wieder aufkommenden Angriffe von Rechtsradikalen und der extremen Rechten unglaublich wichtig, gerade über diese Menschen, ihre Strukturen, ihre Organisierungsformen anonym publizieren zu können, so anonym wie überhaupt nur möglich. Denn das Publizieren über den gut organisierten Waffenhorden der Neonazi, der um die Ecke wohnt, ist und bleibt lebensgefährlich. Ja, wir verbabbeln schon wieder so. Eigentlich hat man es ja schon gesagt. Wir haben ja schon ewig gemacht, wir spielen jetzt Musik, dann kommen wir dazu, warum, wie wurde überhaupt in die Media verboten, dann kommen Redebeiträge von der Demo, dann geht es ein bisschen um die Demo selber und dann wird eine Anwältin sprechen, die Menschen von in die Media vertritt und vertreten hat, jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und wahrscheinlich auch weiter vertreten wird bis vor das Bundesverfassungsgericht und das wird dann der Beitrag sein. Aber jetzt kommt erstmal Musik. Wir spielen den Supersong Komm zu den Autonomen von Quetschenpower. Hochdrücken die Autonomen. Wir fordern die Polizei auf, sich unverzüglich aus dem Stadtviertel zu entfernen. Ansonsten machen wir von der Haftkarte Gebrauch. Dieses ist die 385. Aufforderung. Wir gehen immer wieder auf die Straße, war Anlässe dafür gibt das genug. Wir hecheln, dümpeln, lieben, streiten, hassen, sich auszuschweigen, das war immer schon Betrug. Wir schreiben Subkultur auf unsere Fahnen und wir haben keinen Bock auf Mittelstandsniveau. Wir lassen uns so einfach nicht verplanen, nicht in Kreuzberg, Friedrichshain oder anderswo. Wir sind zwar klein, doch dafür fies und gemein. Wir schmeißen bei Gelegenheit Schaufensterscheiben ein. Konsum ist uns verhasst und die Bullen und der Knast. Komm zu den Autonomen, sonst verpasst du was. Ihr fragt vielleicht, was sollen diese holen? Parolen, ja, wo hat er die bloß her? Ich habe die Parolen nur gestohlen und manchmal steckt dahinter noch viel mehr. Großmäuligkeit ist eine unserer Macken, das ist wohl auch ein Fehler unsererseits. Aber manchmal kriegen wir auch was gebacken und darin steckt letztendlich doch der Reiz. Denn wir sind zwar klein, doch dafür fies und gemein. Ich scheiße dick und dünn darauf, deutsch zu sein. der Staat ist uns verhasst, die Industrie und die Leukoplast. Komm zu den Autonomen, denn sonst verpasst du was. Na ja! Da war zum Beispiel mal ein Arzt aus Tegel, der hatte in Kreuzberg ein Haus. Der Arzt war Spekulant, ein übler Fliegel, und die Leute aus dem Haus, die sollten raus. Wir pissten ihm an seinen Ärztekittel, und dieser Widerstand hat sich gelohnt. Penetranz und Rabatt sind gute Mittel, und das Haus wird immer noch von uns bewohnt. Weil wir sind zwar klein, doch dafür fies und gemein. Die Scheiße dick und dünn darum, deutsch zu sein. Der Staat ist uns verhasst, und die Bullen und der Knast. Komm zu den Autonomen, denn sonst verpasst du was. Ja, wir haben. Mal gucken, wann es losgeht. Das hängt nämlich irgendwie. Ja, wir haben es ja wahrscheinlich schon erwähnt. So wurde 2017 in dem Media links unten verboten und es ging los am 25. August, wo mehrere hundert sogenannte Sicherheitsbeamte Hausdurchsuchungen bei mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins links unten in den Media, in Anführungsstrichen, wegen Verein und bla bla blub. Auf jeden Fall wurde dort in Freiburg in vielen Wohnungen, Projekten und so weiter und so fort Razzien durchgeführt, um eingebrochen und einen Haufen Zeug kaputt gemacht und Gegenstände im Wert von ungefähr 80.000 Euro beschlagnahmt, also Technik. Genau. Wobei, dazu muss ich was sagen. Bis jetzt ist kein einziger Rechner entschlüsselt worden. Ihr super. Was wieder mal zeigt, bitte Leute, wenn ihr, egal ob ihr irgendwas macht oder nicht, einfach nur um sie zu ärgern, verschlüsselt eure Festplatten. Ja, das ist eine gute Sache nämlich. Kann okay, man sie ärgern. Dann haben wir vorhin auch schon gesagt, was ist Indie Media? Independent Media Centers, nochmal zur Gründung in Seattle gegründet, 1999 bei der Wirtschafts- und Handelsministerkonferenz. Auch das ganz interessante Geschichte, auch was Riots und so angeht, ganz wichtiger Punkt, diese Seattle-Proteste. Mhm. Und das Ziel der Gründer damals, ein dezentrales, globalisierungskritisches, journalistisches Netzwerk aufzubauen. Ab 2001 dann halt auch in Deutschland. Und ab 2009 als zweites Independent Media Center in Deutschland, links unten .indiemedia.org. Interessant an dieser ganzen Geschichte, die Gründung von diesem Indie Media Center war ja die sogenannte Antiglobalisierungsbewegung. Und dann kommen wir zu dem Auslöser des Verbots, war nämlich laut Mercier. Dem Mercier. Dankeschön. Der Thomas. Der G20-Gipfel in Hamburg 2017, wo es ja diese sogenannten bürgerkriegsähnliche Zustände. Also hier ist zitiert auch, die gravierenden Folgen linksextremistischer Hetze im Internet seien quasi, haben sich bei G20 entladen und seien da offenbart worden, weshalb man das dann auch verbieten muss. Jetzt nochmal zu dieser Vereinsgeschichte, das ist ganz wichtig. Also es gibt keinen Links-Unten-Verein und es gab auch nie einen. Also das Vereinsrecht wurde quasi missbraucht, um auf der Grundlage, was ist ein Verein, also auf der Grundfrage, was ist ein Verein, einen Verein herzukonstruieren, der sich selber nie gegründet hat und auch nie existiert hat. Das ist gerade wichtig, wenn wir kommen ja später noch auf die Klage gegen das Verbot, was ich ganz interessant finde, da spielt es nochmal ganz stark eine Rolle, dieses genau. Verein, Nicht-Verein. Ja. Okay, die Strafverfahren sind eingestellt, also 2 Jahre später, also 2019, sind die Strafverfahren gegen die einzelnen Personen eingestellt worden, da es nicht genügend Beweise gegen die Beschuldigten gab. Und Es gab auch den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wurde im Hinblick auf das jetzt bevorstehende Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das war ja mittlerweile das Verfahren, eben dann, da kommen wir noch dazu, in Leipzig, wurde vorläufig eingestellt. Es gibt auch den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung nicht mehr. Auch ein absolut haltloser Vorwurf. Also wer eine Open-Posting-Möglichkeit ins Internet stellt, gründet mit Sicherheit keine kriminelle Vereinigung. Aber auch den Vorwurf gab es, also ein harter Schlag gegen die linke Bewegung und der absolute Versuch der Kriminalisierung. Erfreulich ist auch, dass das Archiv, also die alten Artikel, auf mehreren Servern wieder erreichbar sind. Zwar nicht unter der Adresse linksunten.indimedia.org, aber wenn ihr links unten in die Media Archiv sucht, dann findet ihr es auf jeden Fall. Und mittlerweile hat auch eine Journalistin mit Klarnamen das Archiv auf ihrem eigenen Server gespiegelt, um einfach zu zeigen, ich habe es genutzt, ich habe dort gepostet und ich unterstütze das weiterhin und ihr könnt uns nicht verbieten. Was ich auch, also wirklich so als Aufruf, also sie positioniert sich damit öffentlich dazu, zu der ganzen Geschichte, und gerade Leute, die mit Presse zu tun haben, mit Veröffentlichungen und so, finde ich das cool, einfach dazu zu stehen und sagen, ein Statement abgeben. Genau, ja. Ich meine, man kann zu einigen kritischer Meinung sein, was auf indimedia.de oder links unten gepostet wurde, aber es ist halt einfach, es geht da um Grundsatz, um freie Berichterstattung von unten. Und es geht eben jetzt darum, in der Betrachtung, die wir jetzt ja eine Zeit lang mit euch hier machen wollen in der Sendung, klar zu verstehen, dass es sich hier um einen absoluten und auch einen bisher einmaligen Skandal handelt. Denn es wäre durchaus möglich gewesen, auch nach G20 bestimmte Artikel zu kritisieren, so wie das auch eben auf anderen Medienplattformen passiert und auch schon passiert ist. Man sieht aber bei der Anwendung des Telemediengesetzes, ganz interessant, also die Zeitung, wer sie kennt, also wer so ein bisschen aus der autonomen Szene kommt, wird auf jeden Fall, oder autonomen Bewegung, der kennt die Zeitschrift Radikal, und es gab mehrere Versuche, bestimmt an die 20, diese Zeitung zu verbieten, und zwar aufgrund des Telemediengesetzes und der Mediengesetze. Und es war nicht möglich, also man konnte immer nur einzelne Artikel quasi auf den Index setzen und so weiter, so wie das ja auch funktioniert. Und wer sich irgendwie für deutschen Gangster-Rap interessiert, der wird wissen, wie wenig Eingriffsmöglichkeiten das Telemediengesetz tatsächlich bietet. Also man kann da nur einzelne Inhalte indizieren oder vielleicht mal ein ganzes Rechtsrock-Album, aber grundsätzlich ist es schwierig. Und das ist auch gut so, weil ansonsten ging es schnell in Richtung Zensur. Obwohl wir uns natürlich nicht auf Gesetze und solche Staatsverträge berufen wollen. Aber definitiv trotzdem, nein. Trotzdem wollen wir ja gesellschaftliche Entwicklungen, ob wir sie gut finden oder nicht, oder ob wir uns darauf berufen oder nicht, trotzdem darlegen, in welche Richtung es geht auch. Ja, also hier ist die Anwältin argumentiert, also die Anwältin wird nachher auch nochmal sprechen. Furmaniak ist ihr Name. Die Anwältin argumentiert: Unserer Meinung nach hätten die Aufsichtsbehörden Baden-Württembergs, die sogenannten Landesmedienanstalten, die Seitenbetreiber dazu auffordern müssen, Beiträge mit strafrechtlich relevanten Inhalten von der Seite zu löschen. All das ist aber nicht geschehen, also nicht ein einziges Mal. Und Unterstützung bekommen die Anwältin eben auch vom Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier. Es gibt im deutschen Medienrecht Möglichkeiten, gegen konkrete rechtswidrige Inhalte vorzugehen. Unterlassungs- und Sperrverfügungen wären das passende Instrument gewesen. Das ist eben genau das, was wir versuchen zu erklären. Und wer sich ein Stück weit mit der Hate Speech-Debatte rund um Facebook befasst, ja, es sind amerikanische Server, aber auch deutsche Spiegel etc. pp. Außerdem ist das Unternehmen ja auch in Deutschland ansässig und tätig, hat auch eine deutsche Vertretung, wird wissen, dass dort zum Beispiel eben zu diesen Mitteln aus den entsprechenden Gesetzen gegriffen wird, und da sollen strafrechtlich relevante Inhalte gemeldet werden und entsprechend dann über Sperrverfügung oder so auch gelöscht. Also das will man ja von Facebook verlangen. In die Media hat man mit einer ganz wilden Konstruktion aus dem Vereinsrecht komplett verbieten können, also links unten in die Media, muss man dazu sagen. Aber auch, und dazu kommen wir gleich auch, die deutsche, also das Independent Media Center Deutschland, also de.indimedia.org, ist seit dem Verbot von links unten in die Media schweren Angriffen, sogenannten DDoS-Attacken, ausgesetzt. Also der Server ist tageweise gar nicht mehr erreichbar. Die Server werden durch Hackerangriffe lahmgelegt. Wer genau das macht, weiß man nicht. Also es gibt einen Namen dazu. Den werden wir auf jeden Fall nachher auch nochmal kurz erwähnen, oder was da gerade los ist. Genau, interessant finde ich halt dabei, da, wenn man sich das jetzt nicht nur auf links unten in den Media oder so bezieht, sondern sich allgemein gesellschaftliche Entwicklungen anschaut, ist das halt genau das, was bei vielen passiert, dass der Staat oder wie auch immer gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen gibt, die Leute, die sich für irgendwas einsetzen, irgendwie in schlechtes Licht drückt und im Endeffekt sich viele Leute dadurch bestärkt fühlen. Das, was es vielleicht mal 10, 20 Jahre nach 90er nicht gab, dass irgendwie ein rechter Mob irgendwelchen Migrantinnen hinterher rennt, Flüchtlingsheime anzündet oder so, oder Politikerinnen, die sich für Rechte von Minderheiten einsetzen, bedrohen und so. Das ist jetzt wieder da und das wird genau mit dieser Politik, Politik gegen Leute, die sich halt gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung, gegen Unterdrückung einsetzen, bestärkt. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass jetzt auch in die Media.de mutmaßlich von... Es gibt ein Statement, wir können das nachher vorlesen. Also die genau. Angreifenden haben ein Bekennerschreiben quasi an Deutschland in die Media gesendet. Das werden wir vorlesen gleich. Also in jedem Fall ist es eben so... Das, was da gemacht wurde rechtlich, ist der Versuch, aus einer Gruppe von Menschen, die sich kritisch äußert, einen Verein herzukonstruieren, also einen Vereinscharakter zu unterstellen. Man würde sich so organisieren und dann mit den Mitteln aus dem Vereinsrecht gegen diese Gruppe von Menschen vorzugehen. Das ist ein absoluter Skandal und wie die Anwältin Furmaniak richtig zum Ausdruck gebracht hat vor der Verhandlung, die ja jetzt mittlerweile vorbei ist, sollte die Klage abgewehrt werden, hätte das erhebliche Konsequenzen für andere Internetmedien. Damit wären Tür und Tor geöffnet, um weitreichende Eingriffe in die Pressefreiheit vornehmen zu können. Weil ihr müsst verstehen, dass man jeder Gruppe, zum Beispiel jeder Internet-publizierenden Gruppe, sagen wir mal drei YouTuberInnen, die gemeinsam sich kritisch zu irgendwelchen Inhalten äußern, denen könnte man jetzt quasi ein vereinsmäßiges Verhalten vorwerfen, nachdem man diesen Präzedenzfall hat und damit ihre Kanäle verbieten oder ihre Inhalte aus dem Internet werfen. Also das kommt natürlich, ist ganz, ganz skandalös und gefährlich. Jetzt nochmal kurz zurück zu Indymedia. Es wurde Indymedia dann noch unterstellt, ein linksextremistisches Medium zu sein, dass wir die Extremismustheorie grundsätzlich ablehnen und den Begriff für in der politischen Sphäre vollkommen falsch halten. Für konstruiert und gefährlich brauchen wir an dieser Stelle, glaube ich, nicht zu erwähnen. Wichtig ist halt zu erwähnen, dass Leute, die auf links unten in den Media gepostet haben, ein ziemlich breites Spektrum waren von Anti-Atom-Aktivistinnen zu Friedensbewegungen und so weiter und so fort und sich daran halt aufgehangen wird an einem bestimmten Teil der Postings, und da hast du ja auch schon irgendwie darauf hingewiesen, da hätte es ja rechtliche Mittel gegeben, gegen einzelne Postings rechtlich vorzugehen, aber im Endeffekt zeigt sich halt einfach, dass es nicht um die einzelnen rechtlich vielleicht interessanten Postings ging, sondern um einfach eine Medienplattform platt zu machen, die von unten selbst organisiert, ziemlich breit aufgestellt politisch mundtot zu machen. Ja. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass quasi der Verfassungsschutz sich schon im Verfassungsschutzbericht 2018 sicher war. Bei links unten in die Media würde es sich um ein linksextremistisches Portal handeln. Auch da fehlt jegliche Grundlage. Also ich glaube, ihr könnt wenn ihr zugehört habt, einigermaßen irgendwie die Herleitung habt ihr mitbekommen. Also es gibt überhaupt keine Grundlage für diese Einstufung. Also es gibt auch keine Rechtsgrundlage für diese Einstufung. Rein Beobachtungen, dass einzelne Artikel dort gepostet werden, die auch rechte Inhalte haben. Rechtlich relevante Inhalte haben. Genau. Bringt den Verfassungsschutzbericht schon 2018 dazu, von einer linksextremistischen Organisation zu sprechen oder von einem linksextremistischen Medium. Gut, interessanterweise ist das Innenministerium nicht so weit, also das Innenministerium hat so nicht bewertet bis zu dem Verfahren und auch jetzt bei dem Verfahren, zumindest soweit ich das weiß, war das erstmal kein Thema. Also interessanterweise war der Verfassungsschutz da politisch schon wieder wesentlich weiter als der Rest des Bundes. Okay, ich würde sagen, wir spielen das nächste Lied und danach hört ihr die Redebeiträge. Und zwar zum einen von betroffenen Menschen aus Freiburg,

Nachrichtendienste, Polizei und das Bundesinnenministerium haben fleißig am absurden Konstrukt gebastelt, die KTS sei das Vereinsheim von links unten. Speichermedien, Rechner, Telefone und Geldbestände wurden von den Sicherheitsbehörden dreist als Vereinseigentum deklariert. Die Türen der KTS wurden von den LKA-Beamten aufgebrochen, Kaffeekassen geplündert und Tresore aus den Wänden gerissen. Vom frühmorgendlichen Raubüberfall betroffen waren verschiedene Theatergruppen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, die Umsonst- und Infoläden, Werkstätten und Büros umweltpolitischer, antifaschistischer und autonomer Gruppen. Die Post und Unterlagen der KTS sowie diverser Gruppen und Einzelpersonen wurden geklaut und dem Bundesamt für Verfassungsschutz übergeben. Der VS hat nicht nur alle schriftlichen Unterlagen bekommen, sondern auch alle verschlüsselten Geräte. Rechner, Sticks, Festplatten, Telefone und so weiter. Allerdings ist es einer Taskforce aus LKA Baden-Württemberg, Bundespolizei und Bundesverfassungsschutz bisher offenbar nicht gelungen, irgendwas von ihrer Beute zu entschlüsseln. Ein Jahr nach den Durchsuchungen gab es den erfolglosen Versuch, einen Freiburger Linken als Spitzel anzuwerben und wenige Monate später noch einmal einen zweiten, ebenfalls gescheiterten Versuch. Diese Versuche sind keine Einzelfälle. In den letzten 5 Jahren wurden bereits 5 gescheiterte Anwerbeversuche des Verfassungsschutzes im Umfeld der KTS bekannt. Nicht gescheitert hingegen ist das Bemühen, Reini anzuwerben. Laut Verfahrensakten saß der Spitzel Reinhold Kapteiner 2008 und 2013 in der KTS, um im Auftrag des Bundesamtes für Verfassungsschutz öffentliche Links-Unten-Treffen zu beobachten. Ja, dem Verbot ging eine jahrelange verdeckte Repression voraus. 2014 wurde bekannt, dass der Eingang der KTS von der Polizei videoüberwacht wurde. Bis heute ist nicht bekannt, welche Behörde dafür verantwortlich ist. Darüber hinaus wurden Telefonate abgehört, SMS abgefangen, Post und Mails beschlagnahmt und Personen observiert. Das Verbot unserer wichtigsten Informationsplattform erfolgte kurz nach dem G20-Gipfel in Hamburg. Der Kontrollverlust der Sicherheitskräfte während des Gipfels wurde durch gezielte Repressionspropaganda kaschiert, um bei der anstehenden Bundestagswahl zu punkten. Die Bilder von Hamburg kursierten an diesem Tag immer noch durch kommerzielle Medien. Aber keine Bilder und Berichte der krassen Polizeigewalt, die dort stattgefunden hat. Und wenig Presse über die Beweggründe der insgesamt 80.000 Menschen, die zum Teil auch aus verschiedenen Ländern nach Hamburg angereist sind. Nein, es gab Bilder von Feuerscherben und hauptsächlich Berichte aus den Reihen der Polizei. Aber wer hätte denn etwas anderes erwartet? Waffenfunde bei gewaltbereiten Linksextremisten, das war ein gefundenes Fressen für die kommerziellen Medien. Aber ja, das BMI hatte gelogen. Wie so oft hatte die Presse die Meldung der Sicherheitsbehörden ohne Nachfrage übernommen. Wie so oft war der Nachrichtenteppich für die Cops ausgerollt und die Titelblätter gefüllt. Ganz ähnlich die Schlagzeilen zu dem notoperierten Polizisten in der Silvesternacht in Connewitz. Noch heute überwiegt ihre erste Version in den Medien. Und noch immer liegen solche Lügen an erster Stelle im Interesse der ausufernden Law-and-Order-Politik und sind von Nutzen für die machthungrigen Innenministerien. Deswegen war das Verbot von links unten ein Schlag gegen uns alle. Das unabhängige, dezentrale und antikapitalistische Nachrichtenwerk in die Media entstand im Zuge der globalisierungskritischen Bewegung der Jahrtausendwende und stellt für Hunderttausende auf dieser Welt ein wichtiges Sprachrohr dar. Von hier erheben Linksradikale ihre Stimmen gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung, finden sich nicht ab mit der kapitalistischen Durchdringung unseres Alltags und wehren sich gegen den erstarkenden Faschismus. Die Zensur von links unten ist ein Angriff auf unsere Möglichkeiten, selbstbestimmt Informationen zu verbreiten und zu empfangen. Ein Schlag gegen Antifaschismus und gegen unsere Freiräume in der Welt der Medien. Wir solidarisieren uns mit allen von der Repression betroffenen FreundInnen und werden jetzt erst recht gegen den autoritären Trend und die freiheitsfeindliche Politik Widerstand leisten. Nieder mit der Hetze gegen emanzipatorische und antifaschistische Medienarbeit, Solidarität mit linken Räumen und widerständiger Berichterstattung, Freiheit für linksunten.inimedia.org. Ja, das war der Redebeitrag. Ja, das war der Redebeitrag der Soli-Gruppe Freiburg. Jetzt hört ihr von Wieso das Lied Wahlkrampf, weil es einfach passt, weil es natürlich auch hier wieder um Machterhalt und Machtdemonstration geht bei diesem ganzen Prozess und eigentlich auch um nicht viel mehr. Deshalb passt das Lied einfach. Danach hört ihr dann direkt im Anschluss den Redebeitrag von Peter Nowak und dann nehmen wir euch mit auf die Demo, die wir nämlich auch selber besucht haben. Hallo, ich wollte auch erstmal alle Genossinnen und Genossen hier begrüßen. Ich sehe das hier auch als eine Verteidigung der Pressefreiheit, auch als radikale Linke. Wie schon der Vorredner richtig gesagt hatte, muss die Verteidigung der Pressefreiheit für uns ein Anliegen sein, weil sowas wie Presse- und Medienfreiheit ist immer von unten erkämpft worden und war nie ein Geschenk der jeweils Herrschenden. Wir begrüßen es auch sehr, dass vor knapp zwei Wochen das komplette Archiv von Intimedia links unten wieder online gestellt wurde. Wir hatten schon vor zwei Jahren, als wir diese Initiative starteten, geschrieben, wir hoffen, dass links unten seine Daten und Strukturen so gesichert hat, dass es bald wieder erscheinen kann. Unsere Co-Autorin Detlef Czorczy hat es im Kontext ihre eigenen juristischen Bemühungen gegen das Verbot von links unten in die Medien entschieden, das am Freitag veröffentlichte Archiv zu spiegeln, und zwar mit einem namentlich gezeichneten. Okay, weiter. Also wie gesagt, Detlef Czorczy hat es jetzt eben entschieden, dieses Archiv namentlich in ihrem Impressum zu spiegeln, aus juristischen Gründen. Auch diese Initiative begrüßen wir, insofern sie dazu bestimmt ist, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken. Das Vereinsverbot war nur ein Vorwand. Angegriffen wurde eine Internetplattform und die Pressefreiheit. Wenn die Konstruktion Medienverbot via Vereinsverbot durchkäme, könnte sie auch gegen jedes andere unliebsame Medium verwendet werden. Wir rufen gerade auch diejenigen, die nicht die Nächsten sein wollen, dazu auf, dieser Entwicklung entschiedenen Widerstand entgegenzusetzen. Dieser Widerstand kann unserer Überzeugung nach nicht nur von der linksradikalen Szene allein getragen werden. Dazu benötigen wir die Verbreiterung hin zu reformistischen und linksliberalen Kräften. Dies aber nicht, um den Protest, die revolutionäre Spitze, falls eine solche vorhanden sein sollte, abzubrechen, sondern um das Grundanliegen, die Aufhebung des Linksunten in der Mediaverbots, sowie eine breitere gesellschaftliche und politische Basis zu verleihen. Ansonsten mag jede Gruppe und Einzelperson, die sich an den Protest beteiligen will, ihre eigenen Anschauungen zum Ausdruck bringen. Auch wenn es so scheinen mag, diese Aufforderung kommt nicht zu spät, denn wir möchten noch einmal betonen, die juristische und politische Auseinandersetzung um das Verbot wird auch mit dem Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem nachfolgenden Urteil nicht zu Ende sein. Wir wissen noch nicht, was die weiteren Pläne der Freiburger Genossinnen ist, aber absehbar dürfte sein, wahrscheinlich zeichnet es nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ab, das ist das Landgericht Berlin, mit der von der Staatsanwaltschaft gegen uns erhobenen Anklage wegen angeblicher Zuwiderhandlung gegen das Links-Unten-Verbot beschäftigen wird. Wir werden diesen Prozess zusammen mit Detlef Georgia zu einem zweiten Prozess gegen das Verbot machen und wir werden dabei als bekennende Leserinnen und Autorinnen von links unten in der Media sprechen, die so schnell wie möglich wieder dort publizieren wollen. Die jetzige Wiederveröffentlichung des Archivs, für die wir danken, ist ein kleiner, aber wie wir finden, wichtiger Schritt zu dem drastischen Wiedererscheinen von links unten in die Media. Wir fänden es ein politisches Armutszeugnis für die linken und linksliberalen Kräfte in der Bundesrepublik, wenn dem Staat im Falle des Online-Mediums links unten in die Media gelingen würde, was dem Staat bei der Zeitschrift Radikal in etwa einem halben Dutzend Anläufen niemals gelungen ist, das Medium platt zu machen. Für eine plurale Linke, die wieder oben aufkommt, Meinungs- und Pressefreiheit als Recht auf Dissidenz verteidigen. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Demo. Genau, wir haben ja gesagt, wir wollen selber ein bisschen berichten, wie es auf der Demo war, weil wir waren ja auch dort. Und jo, ihr habt die Redebeiträge gehört, das war der Auftakt. Es gab insgesamt 5 Redebeiträge. Thomas Mayer-Falk hat noch einen Redebeitrag gesendet aus der Haft. Also Thomas Mayer-Falk ist ja schon ewig in Haft und äußert sich aber zu politischen Themen aus der Haft heraus. Und dann gab es noch einen Beitrag. Es gab noch einen zum technologischen Angriff, also wie weit wir sind bereits in Überwachungstechnik, KI etc. und was da so auch auf Aktivistinnen und Aktivisten zukommt. Ich finde es mittlerweile auch ehrlich gesagt ziemlich erschreckend, was da so auch uns zurollt. Ich glaube, dass wir als radikale Linke oder Anarchistinnen in unserem Fall KIs und generell Big Data-Themen viel zu wenig auf dem Schirm haben und dass wir mit unserer Festplattenverschlüsselung und so weiter wirklich noch weit hinterherhinken. Also wir empfinden uns als gut aufgestellt. Ich glaube, wir sind so mittelalterlich mittlerweile. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zurollt. Nee, aber es ist auch interessant, weil wir ja auch bei der Demo sind, Polizeitaktiken, was man gesehen hat an diesem Tag. Und ich würde voraussenden schon mal, das haben die Cops gerade nach Silvester in Konnewitzer Kreuz und so, ist vielleicht den einen oder der anderen irgendwie so ein bisschen geläufig, was da war. Sehr intelligent, das haben sie, glaube ich, öffentlichkeitswirksam gut gemacht. Muss ich Ihnen leider lassen. Wir beobachten ja seit 15, 20 Jahren solche Polizeitaktiken auf der Straße oder wie man Bade sagt, auf der Gas. Und also das war schon sehr spannend anzugucken, weil es gab Ausschreitungen, die kann man sich angucken, wenn man das will. Wir werden jetzt darauf nicht weiter Stellung nehmen. Die Demo ging los, ungefähr nach 20 Minuten. Es war die Stimmung schon so ein bisschen komisch. Was mir ganz stark aufgefallen ist, ist, dass es relativ wenig Bezug hatte. Also man hat schon relativ schnell gemerkt, dass es auf jeden Fall Menschen gibt, die Bock haben, irgendwie da durchzugehen, irgendwie durch die ganze Sache. Und dann kam es auch zur Ausschreitung und es kam zu Pyro. Einsatz sehr ästhetisch, aber... Ja, ich meine, mit einem bestimmten Habitus, es war auch schick. Aber es war halt ganz schwierig teilweise, weil... also nicht vermittelbar, einfach um es einfach mal so zu sagen. Ja. Also ich glaube, im Endeffekt, um halt gleich drauf einzusteigen, war meiner Meinung nach, wie auch immer, ich war nicht involviert und ich weiß nicht, wer da wie, wo, was. Und da werden sich Leute Gedanken drüber gemacht haben oder halt auch nicht. Ich hätte halt grundlegend, das kann man vielleicht in Leipzig machen oder so, weil es da vielleicht noch genügend autonome, schwarz gekleidete, junge Menschen gibt, die drauf Bock haben. Aber im Endeffekt war wäre es sinnvoller gewesen, wahrscheinlich irgendwie gerade bei dem Thema Pressefreiheit, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Ohne, also, bitte versteht mich nicht falsch, wenn halt mal irgendwie was zu Bruch geht, darum geht's nicht so, darüber kann man streiten, aber ich glaube, die strategische Ausrichtung von der Demo. Also, ich finde, es hat viele Komponenten, ja, also der Einsatz von Pyrotechnik oder was weiß ich, darüber kann man sich generell streiten. Bullenautos anzugreifen, die mittlerweile komplett Plexi verglast sind, wo man eh keine Chance hat, Scheiben einzuwerfen, weiß ich nicht. Egal, also was es bringt, ist eine andere Frage und die grundsätzliche Debatte ist hier auch jetzt schwer oder nicht zu führen, aber interessant ist natürlich schon, sich anzugucken, was ist da passiert, und ich muss einfach sagen, also die Menschen, die sich da beteiligt haben, die waren ganz gut agil, die waren auch schnell weg, aber in jedem Fall de Maizière hat quasi das Grundargument 2017 gelegt. Es handelt sich um eine Organisationsplattform linksextremistischer Kräfte. Wie gesagt, die Extremismustheorie lehnen wir ab, ja. Autonomer Kräfte in dem Fall. Wir lehnen auch und Antimilitanz ab oder die genau, auch das, ja. Aber ja, auf jeden Fall, hier wurde auf jeden Fall der Grundstein gelegt für das Verbotsverfahren entsprechend weiter zu betreiben. Zudem haben wir die Situation einfach als doch recht verantwortungslos eingeschätzt, weil die Demo aus 1700 Leuten etwa, ja, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber so um den Dreh. Die meisten Medien haben sich auf 1600 geeinigt. Genau, auf 1600 geeinigt. Gut stimmen das können. Könnte gut stimmen. Also etwa, ja, ein Drittel davon vielleicht oder wie viele auch immer Menschen haben quasi, sich einen Aktionskonsens anscheinend gehabt, der in Richtung Militanz ging, und haben alle anderen Menschen damit reingezogen, und wir haben uns eben um die ganze Situation herum bewegt und die Situation auch gut analysieren und beobachten können. Drumherum bewegt heißt nicht nur direkt vor Ort, sondern in einem Umkreis von 2 Kilometern haben wir uns die Polizeibewegungen genau angeschaut. Und was man einfach sagen muss, ist, dass die Polizei, die europäische Sicherheitsarchitektur im Bereich Mass and Crowd Control mittlerweile so weit ist, dass es so eine Situation, wie sie in Leipzig stattgefunden hat, einfach zu jeder Zeit unter Kontrolle haben. Und das hat sich auch in Leipzig ganz klar gezeigt. Also die Entscheidung, da einzugreifen, Massaker zu veranstalten oder eben nicht, lag nicht bei den autonomen Kräften, sondern zu jeder einzelnen Sekunde bei den Sicherheitskräften. Sehr kluges Agieren. Es gab zu keiner einzigen Sekunde einen Kontrollverlust auf Seiten der Polizeikräfte. Also nach den Ausschreitungen wurde ein Kessel gebildet, in dem etwa 1000 Leute drin waren. Sehr intelligenter Kessel, muss man sagen, weit in die Seitenstraßen zurückgezogen, mit einem Bewegungsradius von fast 1 Kilometer in jede Richtung, in 2 Richtungen für die Menschen, die im Kessel waren. Aber zu keiner Sekunde den Kontrollverlust. Wir konnten gut beobachten, wie Menschen aus dem Kessel auch rausgelassen wurden, über 10 Minuten erkennungsdienstlich behandelt und in den Kessel zurückgeschickt. Also die durften nicht gehen. Und der Befehl hätte auch einfach kommen können, wir lösen diesen Kessel nicht auf. Es kam aber aus polizeitaktischen Gründen, das sind wir uns hundertprozentig sicher, der Befehl, wir lösen diesen Kessel auf, die entsprechenden Bilder sind gemacht worden. Wir sind zu dem Zeitpunkt und auch heute noch, bin ich mir nicht sicher, also wir haben bei vielen Gipfelprotesten in den letzten 15 Jahren das Thema Agent-Provokateur gehabt, nirgends mehr als beim NATO-Gipfel, da ganz extrem, ja. Wir kennen Menschen, die sind von der ersten Reihe der Scherben-Demo beim NATO-Gipfel verhaftet worden. Also das ist mit Sicherheit keine Verschwörungstheorie und würde auch zur Leipziger Situation theoretisch passen. Denn gerade nach ja. Silvester, ich meine, ich möchte darauf hinweisen nochmal, dass das einsatzstrategisch medial das Beste, so leid wie es mir tut, irgendwie Kompliment, das war taktisch ziemlich klug gemacht, das Einsatzkonzept. Ja. Die Demo dann sogar noch im kleineren Kreis weiterlaufen zu lassen, ja. Nachdem was in Connewitz war, an Silvester am Kreuz, wo die Polizei und die Einsatzleitung sowas von krass unter Druck stand, wo halt wirklich klar war, endlich mal irgendwie von allen Seiten irgendwie der Polizeieinsatz kontestiert wurde. Aber jetzt personelle Konsequenzen zu ziehen und das auf die Köpfe der Polizei abzustellen und zu sagen, der damalige die Einsatzleitung und die, vor allem die Presseperson, die ja diese Lüge mit der Notoperation verbreitet hat, die sägen wir ab. Also ich habe noch nie in allen Jahren eine so präsente Pressesprecherin auf einer Demo gesehen. Normalerweise sind die da nicht präsent. Also sie war, man hört sie auch am Anfang dieses Beitrags selber reden, durchweg die ganze Zeit präsent auf der Straße mit mehreren Leuten drumherum, mit einem riesen Kommunikationsteam. Das ist sehr untypisch, das war ganz klar ausgerichtet Polizeitaktik. Wird auch nicht so bleiben in Connewitz oder Leipzig, also mit Sicherheit nicht. Das war einmalig. Und ja, also die Aktion und die benötigte Berichterstattung für das Weiterbetreiben des Verbots etc., da wurde ein super Grundstein gelegt, das kann man nicht anders sagen. Also vielleicht, da, okay, mein persönliches Ding jetzt, sage ich jetzt mal, Knickknack, Leute, wir sagen das extra, also wer jemals irgendwie wie geplant Demo-Taktiken und so, Knickknack, checkt ihr es, dass die Bullen eine Strategie haben und wir oft nicht und ihr drauf oder wir drauf reinfallen, also bitte, also Knickknack, großes Knickknack, was da gelaufen ist in Leipzig, Knickknack. Sie haben einfach medial sowas von klug gehandelt und gewonnen. Und zwar. Genau. Und ich will also mich da nicht entsolidarisieren, ja, weil. Das ist ja eine solidarische Kritik, aber sie konnten die Situation am Konnewitzer Kreuz komplett aufräumen und das bundesweit in den Medien sehr erfolgreich. Also sie haben quasi eine kleine personelle Änderung vorgenommen. Und das kann nie das Ziel radikal linker Kritik sein, weil wir sprechen uns gegen das System eines Gewaltmonopols des Staates aus und gegen die Organisierung von Menschen in Korps wie der Polizei, die dann mit ihrem ganzen Scheiß, der männerbündlerischen Scheiß und mit ihrer gewaltvollen Auftretensweise, militärischen Auftretensweise die Straße dominieren. Dagegen stellen wir uns. Und das, was sie gemacht haben und jetzt sehr gut begründen konnten, dass es eine erfolgreiche Taktik war, nämlich der Austausch einer völlig belanglosen Person in der Pressestelle, das hätte man nicht zulassen dürfen. Das ist viel zu einfach. Ein breites Bündnis, das sich aufgestellt hätte gegen das Verbot, und für die Pressefreiheit wäre mit Sicherheit ein besserer Ansatz gewesen. Leider müssen wir aber zum Ende kommen, weil wir wollen noch kurz die Anwältin der Menschen zu Wort kommen lassen und ein Lied spielen von Hansaplast, um unsere Position trotz aller Kritik nochmal klar zu machen. Spielen wir natürlich das Lied Polizeiknüppel von Hansaplast. Ihr hörtet im Hintergrund ein bisschen Doors, warum auch immer, haben wir uns so überlegt, haben wir es halt mal so gemacht. This is the end. This is the end und jetzt kommt gerade Riders on the Storm. Keine Ahnung, das haben wir jetzt einfach aus Spaß gemacht. Jetzt kommt die Anwältin. Sie wird sich gleich selber vorstellen in dem Beitrag. Wir haben den von freiradios.net uns geholt. Ich glaube, er lief beim RDL. Vielen Dank, Radio Dreieckland. Und danach hört ihr noch den Song Polizeiknüppel von Hansaplast. Und das war unser Beitrag zu Indie Media. Und wer sich mal wieder Gedanken macht, wie man irgendwie sich aufstellen könnte, demotaktisch, der geht doch mal wieder auf die alte Internetseite des Hamburger Bündnisses Don't Let the System Get You Down und beschäftige sich mit Out-of-Control-Konzepten. Sehr gut. War auch damals eine gute Demo. Ja. Ja, jetzt ist ja schon wieder eine Woche vergangen. Einige Leute waren ziemlich, vielleicht nicht unbedingt überrascht, aber doch auch entsetzt, dass diese Geschichte in Leipzig irgendwie so schnell abgebügelt wurde. Vielleicht für die Leute, die zuhören und die ganze Sache nicht so sehr im Schirm haben, mit welcher Begründung wurde denn die Klage der 5 Klagenden abgewiesen? Also vielleicht ganz kurz nochmal vorweg, das Thema, das in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt wurde, war das Vereinsverbot. Ne? Also wir haben geklagt gegen die Verfügung des Bundesinnenministeriums, mit der die Internetplattform links unten in die media.org als Verein verboten wurde. Und die Ablehnung, die fand, oder der Grund der Ablehnung waren letztendlich rein formale Gründe. Das Gericht war nämlich der Auffassung, dass die Betroffenen gar nicht gegen das Verbot an sich hätten klagen dürfen. Der Hintergrund ist der, dass die Betroffenen zwar das Vereinsverbot ausgehändigt bekommen haben durch die Polizei, durch das Regierungspräsidium, dass bei ihnen Hausdurchsuchungen stattgefunden haben und jede Menge Sachen beschlagnahmt wurden, die aber und auch das BMI behauptet hat, sie steckten hinter dieser Plattform und sie seien sozusagen die Personengruppierung, sprich der Verein, der hinter dieser Plattform steckt. Aber die Betroffenen, die haben von sich selber nie gesagt, wir sind der Verein, wir sind tatsächlich diejenigen, die hinter der Plattform stecken, sondern haben das immer bestritten. Und das war jetzt wiederum quasi der Aufhänger fürs Bundesverwaltungsgericht zu sagen, naja, wenn ihr von euch behauptet, ihr seid es gar nicht, dann dürft ihr auch dagegen gar nicht klagen. Das so etwas unjuristisch und kurz zusammengefasst. Und die Kehrseite der ganzen Geschichte ist aber, hätten sie gesagt, naja, okay, wir sind doch ein Verein, wir klagen als Verein, dann, so hatte ich das verstanden, hätten sie sozusagen mit anderen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen, möglicherweise Gründung einer terroristischen Vereinigung oder dergleichen, ne? Also Fakt ist, dass tatsächlich bereits jede Menge Strafverfahren eingeleitet wurden, zum Teil gegen Unbekannt, gegen die vermeintlichen Betreiber, Betreiberinnen von links unten, zum Teil auch gegen drei der namentlich benannten Personen in der Verbotsverfügung, und zwar wegen verschiedener Datenschutzverstöße. Das war so ein Themenkomplex. Und ein weiterer Themenkomplex tatsächlich, also es läuft noch ein Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, also nicht terroristischen, sondern kriminellen Vereinigung nach Paragraph 129 des Strafgesetzbuches. Und dieses Verfahren, das ist auch noch nicht endgültig eingestellt, sondern nur vorläufig im Hinblick auf das, was da jetzt das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat. Und das war genau das, Thema, und deswegen hätte man auch gar niemand wirklich mit gutem Gewissen empfehlen können, zu sagen, ich bin der Verein, weil sonst hätte das strafrechtliche Konsequenzen möglicherweise gehabt. Wenn du jetzt sagst, dass auf Bildung einer kriminellen Vereinigung da auch irgendwie abgestellt wird, ist das, was ist dann der Vorwurf der Kriminalität in diesem Fall? Wie ist da die Argumentationslinie? Ja, das ist, also letztendlich geht es darum, also dieser Seite wurde in der Verbotsverfügung ja unterstellt, also links unten wurde in der Verbotsverfügung ja unterstellt, gegen Strafgesetze zu verstoßen und gegen die Verfassung zu verstoßen. Gegen Strafgesetze zu verstoßen, da wurden so eine ganze Menge Argumente angeführt, wie dass da Straftaten gebilligt wurden, ne, indem irgendwelche Kommentare aufgetaucht sind, die sich positiv über Anschläge zum Beispiel geäußert haben, indem Selbstbezichtigungsschreiben von Anschlägen veröffentlicht wurden, oder Anleitungen zum Basteln von Molotow-Cocktails oder so in der Art, was veröffentlicht wurde. Also das soll gegen Strafgesetze verstoßen. Und dann ist wohl die Argumentation die, zu sagen, naja, wenn sich da eine Gruppierung von Menschen zusammentut, die eine Internetplattform organisiert, zur Verfügung stellt, um damit zu ermöglichen, dass andere Leute da quasi Straftaten mit begehen können, dann sind die Leute, die dahinter stecken, möglicherweise eine kriminelle Vereinigung. Also das ist wohl so die Argumentation. Also wie sinnvoll die jetzt ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Dann vielleicht noch mal kurz zu letzter Woche Mittwoch in Leipzig. Wie erwartbar war denn für euch AnwältInnen und auch die Betroffenen, also die Klagenden eigentlich, dieses Urteil? Seid ihr eigentlich schon davon ausgegangen oder war das doch irgendwie eine ziemliche Überraschung? Wir sind tatsächlich davon ausgegangen. Und das ist so, was ich glaube, da ist die Wahrnehmung von uns vielleicht tatsächlich auch eine andere als die Wahrnehmung von außen. Also wir wussten die ganze Zeit, dass dieses formale Problem besteht. Also das formale Problem, dass an sich nur ein Verein selber gegen ein Vereinsverbot klagen kann. Das ist ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren wahrscheinlich. Und wir haben uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt mit dieser Problematik, sind auch der Auffassung, dass das Gericht die Klage nicht einfach so hätte abweisen dürfen, sondern eben unter anderem aufgrund dessen, dass die Kläger gar keine Möglichkeit gehabt hätten, sich als Verein sozusagen zu outen, wenn sie nicht strafrechtliche Verfolgung befürchten wollen, meinen wir, dass auch eine andere Entscheidung hätte eigentlich getroffen werden müssen, aber wir haben damit gerechnet. Und uns war immer klar, dass wir es mit dem Bundesverwaltungsgericht zu tun haben, das, ja, naja, sagen wir mal, eher eine sehr zurückhaltende, konservative Position und Haltung vertritt. Also sprich, dass sie nicht grundsätzlich auf unserer Seite stehen. Von dem her war es keine große Überraschung. Wir hatten sogar tatsächlich jetzt dann in der Rückschau und in der Nachbetrachtung eigentlich sogar durchaus noch ein positives Gefühl aus anderen Gründen. Wie gesagt, wir haben mit der Entscheidung gerechnet, hatten aber den Eindruck, dass das, was wir oder weswegen wir die Klage angestrengt haben, weshalb wir jetzt seit 2,5 Jahren gegen das Verbot auch ankämpfen, dass wir das zumindest in der Öffentlichkeit gut transportieren konnten. Es gab wirklich ein immenses Medienaufkommen, es gab riesengroßes Interesse, und zwar eben nicht nur in den einschlägigen linken bis linksradikalen Kreisen, sondern wirklich weit drüber hinaus, in den großen Medien von der Süddeutschen Zeitung über die Frankfurter Rundschau, Welt, alles Mögliche, also die wirklich Interesse hatten, die ganz stark angefragt hatten nach Interviews, und wo wir den Eindruck haben, es ist uns gelungen, diese Themen zu setzen. Also das Problem, um das es geht bei dem Verbot, das hier Pressefreiheit mit den Mitteln des Vereinsrechts aus unserer Sicht auf unzulässige Art und Weise massiv beschnitten wird und eingeschränkt wird, das haben wir in der Öffentlichkeit platzieren können und das empfinden wir zumindest mal als einen kleinen Erfolg. Bleibt natürlich die Frage, wie geht's weiter? Eine der ersten Meldungen auf Twitter, die ich gelesen habe, war, okay, auf geht's weiter zum Verfassungsgerichtshof. Ist das tatsächlich eine Option? Ich als Nichtjurist habe keine Ahnung. Ist tatsächlich eine Option. Unsere Planung geht wirklich dahin zu sagen, wir erheben jetzt eine Verfassungsbeschwerde, weil wir wirklich der Auffassung sind, es sind hier durchaus mehrere Grundrechte tangiert. Einmal natürlich das Grundrecht der Pressefreiheit, aber eben durch diese Beschränkung auf das formale, auf die formalen Gründe, die das Bundesverwaltungsgericht vorgenommen hat, sind wir der Auffassung, dass möglicherweise eine Verkürzung der Rechtswegsgarantie hier noch im Raum steht. Das wäre der Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes. Und auch da werden wir nochmal sorgfältig prüfen, inwieweit wir den rügen können. Aber das sind so die zwei Ansatzpunkte. Und wir haben den Kampf vor 2,5 Jahren aufgenommen, mit dem Ziel zu sagen, wir kämpfen, soweit wir das juristisch wirklich auch können und wir geben nicht einfach auf und genau das wollen wir jetzt auch verwirklichen. Das klingt tatsächlich nach einem kämpferischen Schlusswort. Dabei können wir nur alles Gute wünschen vor allen Gerichten dieser Welt sozusagen. Ich werde dann als nächstes gleich nochmal in der Suchmaschine meiner Wahl nachgucken, was eine Rechtswegsgarantie ist. Das musst du jetzt nicht mehr erklären, hattest auch einen langen Tag. Vielen lieben Dank, Angela von Maniak, dass du dich noch zugeschaltet hast in unsere Berliner Runde und toi toi toi auch an die anderen Beteiligten in dem Fall. Sehr gerne und das gebe ich gerne weiter. Schönen Abend nach links unten. Ja, tschüss. Tschüss. Ich bin die Ordnung, Staatsgewalt. Was ich mir in den Wirtschaft mache, nicht halt. Unter mir werden alle weich. Ich mach Deutschland zum Reich. Zack, zack, hau rein. Rechts, links, rechts. Mir kommt. Ein Polizeiknüppel! Ich bin ein Polizeiknüppel! Ich bin dem Bullen sein stärkstes Glied. Was wäre das Schwein denn ohne mich? An dem wäre ja sonst gar nichts dran. Ohne seine Uniform! Zack, zack, hau rein! Rechts, links, rechts! Ich bin ein Polizeiknüppel. 10 Polizeiknüppel. Gar nichts. Ja, zu allerletzt, wir haben es vorhin schon gesagt, möchte ich noch kurz eine Mail vorlesen, die an das Indie Media Deutschland Kollektiv gesendet wurde auf Englisch. Wir werden es nicht übersetzen, danach ist es zu Ende, nur damit ihr eine Vorstellung bekommt, welchen Angriffen in die Media ausgesetzt ist, derzeit DDoS-Attacken auf den Server. Es gab auch eine Mail, die sagt, das wird nicht alles im Internet bleiben, wenn ihr nicht tut, was wir sagen, wird es auch mal anders laufen, und zwar folgender Text: Dear Sir or everyone who reads this mail, take this website down or you will get your reward on 09/2020. This website is very hard left political orientated and destructural. The owners burn down police stations in Germany and be proud of it. If you don't do any actions, we will do. And we mean not DDoS attacks or hacking. It will be a more effective assault in real life from our local chapter. Think about it and choose your decision wisely. Just take it down and all will be fine. Else you will see. https://indipedia.org, the collective of honor. Also hier sind vermutlich Rechtsreise, was das collective of honor ist, weiß kein Mensch, aber... Aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, collective of honor irgendwie... Wird vermutlich irgendeine rechte Organisierung sein. Wer weiß, ja, vielleicht auch, man weiß es nicht. Genau. Naja, okay. Und, ja, mir ist zeitlich knapp dran. Ende in die Media-Beitrag. Scheiße des Monats. Ja, die Scheiße des Monats ist dieses Mal die Sperrung von Nili, die eine Journalistin ist und die aufgrund eines Tweets, wo sie RassistInnen und der andere, die gerade Witze machen über das Coronavirus und Asiatinnen, Schellen androht. Und sie sagt aber auch gegenüber netzpolitik.org, dass das als bildlich gesehen ist und dass sie das nicht körperlich meint. Ja, der Grund, warum sie auf Twitter gesperrt ist, ist der Tweet, den ich euch jetzt vorlese. Alle, die Witze über Asiatinnen und Coronavirus machen, bekommen eine Schelle. Don't even try to wrap your racism into a joke. Ja, das ist der Grund, warum sie gesperrt wurde für 12 Stunden. Das ist aber eigentlich irgendwie nicht der einzigste Grund, sondern es haben halt auch viele dann aus Solidarität diesen Tweet nochmal mit dem gleichen Text retweetet, beziehungsweise unter ihrem eigenen Profil nochmal gepostet und wurden nicht gesperrt, aber Teile davon wiederum schon. Also es gab mehrmals den gleichen Tweet quasi und manche wurden dafür gesperrt und manche nicht. Es gab dann auch dazu die Solidarität mit dem unter dem Hashtag Ich bin kein Virus und netzpolitik.org hat hier das Ganze ein bisschen analysiert und hat herausgefunden, dass es wohl nicht unbedingt drauf ankommt, was in dem Tweet steht, sondern einmal die Wortwahl und dann aber auch, wer das Ganze twittert. Ist es jemand, der Person mit migrantischem Hintergrund? Denn andere Twitter-Profile, die Nazis aufs Maul oder ähnliches twittern, werden zum Beispiel nicht gesperrt. Und sie haben auch herausgefunden, dass es sich manche Rechten damit irgendwie brüsten, dass sie einen Meldemarathon veranstaltet haben. Und das kann man so erklären, es gibt bei jedem Tweet die Möglichkeit, den zu melden, wenn er irgendwie entweder rassistische, sexualisierte Gewalt oder ähnliche Inhalte hat, die nicht in Ordnung sind und die gegen die Rechtslage von Twitter verstoßen oder die Regeln. Und in dem Fall haben die Trolle das genutzt, indem die dann dieses neue NetzDG, also das geplante Widerspruchsrecht im Netz, und da haben die das genutzt, indem die quasi sie möglichst oft gemeldet haben unter mehreren Accounts und dadurch wurden dann Leute gesperrt, die Rechten irgendwie Gegenwind leisten und antirassistische Tweets verfassen. Genau, das nutzen Rechte quasi, um ihr Feindbilder auch digital irgendwie zum Schweigen zu bringen. Ja, das ist die Scheiße des Monats. Und jetzt spiele ich euch noch ein bisschen Musik, um das Ganze wieder zu vergessen. wichtig. Ist uns wichtig. Ist uns wichtig. Aufstehen. Ist uns wichtig. Kommen wir zu Ist uns wichtig. Hier haben wir wieder ein paar Veranstaltungen, die wir euch sehr ans Herz legen. Zum einen hat das Café Noir jetzt mittlerweile regelmäßige Öffnungszeiten, und zwar Montag hat es immer von 13 Uhr bis 19 Uhr offen und bietet Kaffee an, dienstags von 15 Uhr bis 19 Uhr und der letzte Mittwoch im Monat um 18 Uhr ist dann immer Lesekaffee. Jeder vierte Samstag im Monat ist Thekenabend. Nächste Veranstaltungen sind am 2.2.2020, 15.30 Uhr, Kurdisch Lenz. 11.2.2020, 19 Uhr, Paul Geigenzähler, ein DDR-Punker, der auch ziemlich lustige Sachen erzählen wird. 15.2. ab 12.30 Uhr ist dann Spaghetti-Tag. Da gibt es leckere Spaghetti mit Tomatensoße und tolle Gespräche mit tollen Leuten, die hoffentlich da sind. Nämlich ihr. Am 22.02.2020 gibt es dann einen Thekenabend. So, dann haben wir noch eine Demo. Und zwar die Demo ist am 15. Februar 2020 in Heidelberg. Da geht es mit demonstriert gegen den Kalkabbau im Togo und zwar direkt gegen den Konzern Heidelberg Zement, der da ziemlich viel Geld investiert, und zwar 250 Millionen Euro, und das ist ganz schön skurril, was die da so treiben, und unterstützt auch dadurch die Diktatur, die da im Kongo gerade immer noch ist. Genau, geht also dahin. Informationen dazu findet ihr auf https://www.aktionsbleiberecht.de. Dann ist wie jedes Jahr am 23.02. wieder in Pforzheim die alljährliche Demo, bei der der Fackelmarsch der Rechten ist. Da solltet ihr auch hinkommen. Und dann noch einen Termin, den ihr euch schon mal vormerken könnt, weil es wird noch eine Weile dauern, bis der ist. Am 25. und am 26. April ist der Bundesparteitag der AfD in Offenburg. Und da sind gerade die Genossen aus Offenburg auch am Plan. Und Informationen werden auch bald kommen. Genau. Ja, du... Findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz im Querfunk Radio A. Dort werdet ihr es erfahren. So, das war's. Ja, genau. Destroy the crowds. Destroy the crowds. Und jetzt schnallt euch fest, wenn der Sturm kommt. Der Sturm, ja. Wenn ihr heute Abend nicht wegfliegt, war es wohl eine Wiederholung. Genau, aber jetzt kommt der Sturm, und zwar, weil der Sturm auch ein bisschen anmutet. Ihr versteht wahrscheinlich gar nicht, weil es viel zu laut ist. Scheißegal, es kommt zum Abschluss von dem ganz alten Terrorgruppe-Album, der gute Song. Ein Destroy the Crowds kommt jetzt im Hintergrund als genau, Hintergrundmusik, aber viel zu laut. Weltuntergang! sicher. Doch bald, mein Kind, ist das Ende da. Bald, mein Kind, ist Weltuntergang. Gewöhn mich daran, an den Weltuntergang. Bald, mein Kind, ist Weltuntergang. Auch du bist da dran, beim Weltuntergang. Und müssen dafür nicht bezahlen. Nun riech mal in der Luft den süßen Blütenduft. Zum Zum schon kommt das Bienchen an. Doch bald, mein Kind, ist Weltuntergang. Bald, mein Kind, ist Weltuntergang. Auch du bist dann dran beim Weltuntergang. Bald, mein Kind, ist Weltuntergang. Gewöhn dich daran, an den Weltuntergang. An den Weltuntergang. An den Weltuntergang. Bald, mein Kind, ist Weltuntergang.